begrüße euch in der Sondersendung vom 15. Multikulturellen Sommerfest im Werk 2 unter dem Motto dieses Jahr Humans Welcome, also eine Abwandlung von Refugees Welcome, aber Humans Welcome und Aliens Too, laut der Zusatz, ist ja auch ein ganz schönes Motto. Und zunächst geht's los mit etwas Musik, ansonsten versuche ich noch diverse Personen, hier gibt es ja zahlreiche Infostände, vors Mikrofon zu zerren nach einem Lied. Ich werde jetzt nämlich erstmal ein Lied von der Band Yalla Deluxe spielen. Ich bin ja auf dem Hinterhof des Werk 2. Das Wetter ist doch nochmal ganz gut geworden und ich habe mir jetzt jemand hier vor mein Mikrofon geschleppt. Das ist der Philipp von der Roten Stern Leipzig Radsportgruppe bzw. der Radsportgruppe des Roten Stern Leipzig. Und der möchte, ja, mich interessiert, wie lange gibt es euch denn schon so oder wie habt ihr euch überhaupt gegründet? Der Rote Stern war ja eher so für sein Fußballteam bekannt in den Anfängen. Also Radsport beim Roten Stern gibt es seit ungefähr 10 Jahren. Das hat sich halt aus einer Gruppe von Freunden gegründet und richtig als Team, richtig in den Verein integriert ist die Radsportgruppe seit 3 bis 4 Jahren. Und habt ihr so regelmäßige Treffen oder fahrt ihr auch dann so richtige Wettkampfrennen? Also wir treffen uns jeden Dienstag und jeden Donnerstag zum Fahrradfahren, um in der Gruppe zu fahren und dann kann jeder sich noch individuell mit den Leuten, die man bei uns so kennenlernt, verabreden und fahren. Aber das sind so feste Termine und da versuchen wir auch zumindest, dass man einen dieser Termine in der Woche wahrnimmt. Und wir fahren, was Wettkämpfe betrifft, natürlich nehmen wir an den Neuseen Classics hier in Leipzig teil, waren dieses Jahr das größte Jedermann-Team und dann fahren wir RTFs, also Radtourfahren. Das sind Strecken bis 200 Kilometer, die man dann halt in einer großen Gruppe fährt. Genau. Und was war so das Exotischste oder das Schönste, was du mal, ihr macht ja vielleicht auch so Ausflüge oder längere Strecken, an was erinnerst du dich da so als Schönes? Oder hast du da noch nicht dran teilgenommen? Doch, also ich habe da auch schon dran teilgenommen. Also ein Highlight ist natürlich Neuseen Classics. Und ein Highlight dieses Jahr war der Spreewald-Marathon. Das sind 200 Kilometer durch den Spreewald. Und da hatten wir 80 Kilometer wunderschönes Wetter und die restlichen 120 Kilometer hat es nur geregnet. Aber naja, ist ja wie heute. Das war sehr schön. Wart ihr auch schon im Ausland oder ja jetzt nur? Nee, wir sind so in Deutschland im Raum Leipzig. Also Spreewald ist schon das höchste aller Gefühle, was die Weite betrifft. Okay, sehr schön. Und eure Angebote, die sollen sich auch an Geflüchtete richten. Was sind da so eure Aktivitäten und wie versucht ihr da Leute zum Fahrradsport zu verhelfen? Also wir arbeiten mit dem Mühlholz in Leipzig-Konnewitz zusammen und haben mit denen zusammen eine Fahrradwerkstatt aufgebaut, um die Menschen, die dort untergebracht sind, die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge mobil zu machen, denen den Zugang zu Fahrrädern zu ermöglichen, dass sie sich einfach freier im Raum Leipzig bewegen können. Und das klappt eigentlich auch ganz gut. Ja, wunderbar. Und wie war das nochmal? Wann kann man zu euch stoßen immer? Also jeden Dienstag und Donnerstag und immer am ersten Dienstag des Monats, was diesen Monat der 5. Juli wäre, ist Einsteigerrunde. Da kann also jeder, der mal bei uns mitfahren möchte, jeder, der sich dem gewachsen fühlt und kann da mitfahren, aber es ist jeder willkommen. Und wo trefft ihr euch immer? Wir treffen uns am Fischladen, was so die Stammkneipe des Roten Stern Leipzig ist. Und von dort aus geht's los, jeden Dienstag, 18 Uhr. Ja, sehr schön. Dann bedanke ich mich nochmal für das Gespräch bei Philipp. Und ich gucke, wir spielen jetzt ein bisschen Musik. Why don't you come away with me? And we'll go out to our cabin by the sea. And if the sun don't shine, don't you cry, and the sails don't set, it's summer in the sweetly falling rain, the wind is still and wait I will for the cool breeze on my neck. And when the pressure jumps, the skies begin to clear, the wind is near, I'm pushed along, running quickly to the lee. Why don't you come away with me, and we'll go out to our cabin by the sea. And if the sun don't shine, and the sails don't set, fix the boat, the waves will break, and simple things will become great. The baggy sails lofting high above our heads. No matter if or how or when the summer ends, it'll be the same. I'm glad you came, drifting back into the bay. Why don't you come, come, come, come away with me, and we'll go out, out to the sea. If the sun don't shine and the sails don't set, and the wind don't, jetzt habe ich noch jemanden vors Mikrofon geholt, und zwar den Hassan, und der ist nämlich der Initiator dieses 15. multikulturellen Sommerfestes, beziehungsweise überhaupt der multikulturellen Sommerfeste hier im Werk 2. Aber ich glaube, vorher waren die teilweise sogar noch woanders auf der Accra, oder? Stimmt das? Wann hat das denn alles begonnen? Ja, eigentlich müssten wir heute das 20. multikulturelle Fest feiern, begehen. Die Idee war zunächst, dass Deutsche und Migranten oder Ausländer sich irgendwo im Park treffen, zusammen grillen und so. Und dann kam jemand auf die Idee, ach, wollen wir das nicht im Agra-Park machen? Und siehe da, das hat sich wirklich gut bewährt. Ich weiß aber nicht mehr genau, ob wir 4 oder 5 Jahre oder länger im Agra-Park unser Fest organisiert hatten. Und dann kamen junge Leute auf die Idee, ja, wollen wir das nicht in Konnewitz organisieren? Und das war dann das erste und zweite und diesmal hier im Werk 2. Ich bin auch sehr froh darüber, dass wir das mit Werk 2 zusammen machen. Ja, das Wetter scheint ja auch heute gut mitzuspielen nach einigen kurzen Wolken. Die sind vorbeigezogen. Ihr könnt auch noch herkommen übrigens. Jetzt das Fest geht ja noch weiter heute Abend. Und wie siehst du im Moment so, also in den 90er Jahren war ja auch eine sehr schwierige Lage für als Migrant in Leipzig Anfang der 90er Jahre zur Gründungszeit. Wie siehst du heute die Situation der Geflüchteten in Leipzig? Defizil. Auf der einen Seite kann man sagen, dass die damalige schweigende Mehrheit im Großen und Ganzen nicht mehr schweigend ist. Dass auch viele Leute mitmachen, dass viele Leute ihr Nein sagen zur Volksverhetzung. Und das sieht man auch an der steigenden Zahl der Besucher solcher Feste. Und das ist gut so. Natürlich wird es immer wieder Leute geben, die gegen Migration sind. Aber ja, das wird es immer geben. Aber diese Leute sollen auch überlegen, warum die Leute herkommen. Ob ihr Schweigen nicht auch Schuld daran ist, dass Bürgerkriege immer wieder entflammen, dass der Waffenlieferungen nicht Einhalt gebieten wird. Das ist eigentlich die Ursache für die Flucht. Du bist ja selber aus Syrien hierher gekommen, schon in den 60er Jahren, glaube ich. Ja. Was wünschst du dir für Syrien? Also ich bin selber Flüchtling. Ich bin Anfang der 60er Jahre emigriert. Und nochmals Anfang der 70er Jahre auch geflüchtet aus Syrien. Ne? Und jetzt kann ich nicht zurück, weil ich sowohl gegen das Regime als auch gegen die anderen, also die islamistischen Kämpfer bin, die das Land in Schutt und Asche verwandeln. Wie hast du die Situation für Geflüchtete in der DDR wahrgenommen? Also das war ja nur ein relativ kleiner Anteil an Migranten, die in die DDR migriert sind. Also ich war politischer Flüchtling. Das heißt, ich habe hier studiert und ich danke auch der Bevölkerung von Leipzig zum Beispiel, die mich auch herzlich aufgenommen hatte damals. Damals hatte ich auch Sprache studiert und Germanistik und ja. Also das waren auch andere Zustände, andere Möglichkeiten. Natürlich haben wir nicht Saus und Braus gelebt, aber ich hatte die Möglichkeit zu studieren. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Hast du noch die Hoffnung, dass hier in Syrien eines Tages auch eine fortschrittliche, demokratische oder fortschrittliche Regierung oder Gesellschaft herausbilden wird? Also ich habe die Hoffnung aber, dass die bisherige schweigende Mehrheit weltweit auch Druck ausübt. Es gibt für meine Begriffe, kann nur Frieden in Syrien geben, wenn die internationalen Akteure, die internationalen Bomber, die internationalen Interessenten für Syrien, ja, wenn sie die Waffenlieferungen also stoppen und wenn zugelassen wird, dass die Beschlüsse von Genf 1 und Genf 2 realisiert werden, wo es nämlich ganz klipp und klar gesagt wird, Bildung einer Übergangsregierung mit allen Kompetenzen. Das heißt, Assad kann da bleiben, meinetwegen, wo der Pfeffer wächst. Aber es sollte eine Regierung übernehmen, die Wahlen, freie Wahlen vorbereiten. Und erst dann kann man eigentlich das Leben in Syrien friedlicher gestalten. Wir wollen auch syrischen Flüchtlingskindern helfen, die in den Anrainerstaaten leben, ja, zum Beispiel im Libanon. Und das können wir nicht aus eigener Mittel bestreiten. Wäre gut, wenn Spenden zu diesem Zweck geleistet werden. Wir sitzen im Werk 2, Syrienhilfe bei der Gesellschaft für Völkerverständigung. Danke. Ja, in der Kochstraße 132, wie gesagt, nochmal ein Aufruf zur Solidarisierung. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr noch hier vorbeikommen. Das geht noch bis spät in den Abend in der Kochstraße 132. Und jetzt spielen wir noch etwas Musik. For the apple tree, peace for Beelzebub and peace, the snake. befinden uns immer noch im Merk 2 beim 15. Multikulturellen Sommerfest und das Wetter hat Gott sei Dank auch ein bisschen gehalten, bis auf vereinzelte Wolken. Jetzt habe ich noch jemand vors Mikrofon gezerrt hier. Das ist der Jürgen aus dem Vorstand vom Merk 2, der dieses Jahr ja einer der Mitveranstalter glücklicherweise dieser Veranstaltung ist, die jetzt auch scheinbar schon recht viele Leute erreicht hat. Du bist Konnewitzer, glaube ich, du hast die Situation in Leipzig seit Geburt an schon mitgekriegt. Wie hat sich für dich das denn so gewandelt? Leipzig war ja immer auch ein bisschen so eine monokulturelle, keine sehr multikulturelle Stadt, oder? Wie hast du die Situation in den 90er Jahren und die Veränderungen so wahrgenommen? Man kann, glaube ich, Leipzig auch nicht ganz von Sachsen trennen. Erfreulicherweise muss man immer noch sagen, dass Leipzig ein bisschen weißer Rabe in Sachsen ist. Also nicht vergleichbar mit Freital oder Klausnitz oder den Synonymen für Fremdenhass und Rassismus in Sachsen. Leipzig war auch, glaube ich, in den 90ern ein Sonderfall, natürlich durch die linke Szene in Konnewitz, die sich aufgebaut hat, die auch notwendig war, wenn man sich in den 90er erinnert, Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda, also schon 91, 92 gab es ja schon gerade in Ostdeutschland heftigste Ausbrüche von Rassismus mit ekelhaften Ausschreitungen. Wozu die Mitte der Gesellschaft auch sehr lange geschwiegen hat, damals in den 90er Jahren. Genau, und sogar, wenn man sich erinnert, kam daraus ja der Asylkompromiss, der fast das Asylrecht abgeschafft hat. Und das waren natürlich die großen Volksparteien, die diesen mitgetragen haben und eigentlich die Stimme des, sage ich mal, in Anführungsstrichen Volkes aufgenommen hat und damit eigentlich so noch verstärkt und bestätigt. Trotzdem hat Leipzig, sage ich mal, über die Jahre natürlich durch seine verschiedenen Stadtteile, seine verschiedenen politischen Kulturen immer noch eine Sonderrolle gespielt. Aber auch diese Stadt ist nicht verschont geblieben von dem aufkommenden Rassismus mit Pegida in Dresden gestartet und in Legida seit Ende 2014, glaube ich. Und die ja nach wie vor, wenn auch nicht mehr wöchentlich, wie vorgesehen, aber immer noch monatlich diese Stadtheimsuche mit ihrer Hetze, mit ihrem Hass, mit ihrem ihrer Fremdenfeindlichkeit einmal im Monat diese Stadt vergiften. Und wie siehst du die Entwicklung jetzt? Also hast du Hoffnung für Leipzig, dass die Legida weiterhin so gesellschaftlich isoliert bleiben wird? Oder siehst du da, also jetzt gibt es ja auch in ganz Europa so sehr diese populistischen Strömungen sind ja doch auch in Österreich oder England sehr stark nach wie vor. Hast du Hoffnung für Leipzig? Man muss Hoffnung haben. Also ich erlebe immer wieder, dass Leipzig trotzdem eine Zivilgesellschaft da ist, die sich Legida gegenüberstellt. Und das hat dazu geführt, dass Legida immer noch die Minderheit war. Wichtig ist, dass alle auch wieder es durchhalten, nicht zulassen, dass Rassisten auf diesen Straßen, auf diesen Plätzen die Oberhand bekommen. Aber natürlich habe ich Angst. Man merkt, wie die letzte Mittelstudie der Uni Leipzig gezeigt hat, dass gerade in Ostdeutschland ein Viertel der Bevölkerung durchaus fremdenfeindlich einzustufen ist von ihren Gedanken her. Und auch da ist Leipzig leider keine Ausnahme. Und wenn ich mir anschaue, wie gesagt, Brexit in Großbritannien, Entwicklung in Ungarn, Entwicklung in Polen, die Erstarkung von Front National in Frankreich, wo man fast schon sagen kann, das ist so ein Österreich nicht zu vergessen, so ein europäisches Phänomen, das macht mir schon Sorge. Und deswegen ist, glaube ich, umso wichtiger, dass wir die sich diesem Hass, diesem Rassismus entgegenstemmen wollen, einfach nochmal zusammenstehen und zumindest in einzelnen Regionen zeigen, dass dort kein Platz ist. Und wie es hier im Merk 2, ihr bemüht euch jetzt ja auch drum, mehr Geflüchtete auch hier zu integrieren irgendwie. Ihr habt auch jetzt Stellen oder also für also einzelne, wie heißt das, Freiwilligendienst oder sowas? Ja, diese sogenannten Buftis sagt dann nur noch jeder, weil das, glaube ich, das Wort so anstrengend ist. Also wir haben seit letzten Donnerstag zwei Buftis, einen aus Marokko und einen aus Syrien. Und sind natürlich ganz gespannt, wie beide sich hier auf dem Gelände so agieren werden. Wir freuen uns wirklich darauf, sind ganz neugierig. Und wir hatten ja auch schon, als die Friederikenstraße geöffnet hat, mit verschiedenen Aktivitäten den offenen Treff dort unterstützt und verschiedene Flüchtlingssachen gemacht. Flüchtlinge zu unserer Kinderveranstaltung abgeholt und hergebracht. Andererseits merkt man natürlich, dass auch bei uns selbst ein riesiger Lernbedarf da ist. Also man hat teilweise ja nur das im Kopf, was Medien bringen, was so die allgemein vorherrschende Meinung ist. und ist eigentlich unheimlich neugierig darauf, auch etwas über Kultur in Syrien und Afrika und anderen Ländern zu lernen und durchaus auch Vorurteile, die da sind, das alles so homogen ist, was mit Sicherheit nicht stimmt, aufzulösen und zu erkennen, was interessiert junge Leute dort, was haben die für popkulturelle, rockkulturelle Vorstellungen. Und da sind, glaube ich, auch Flüchtlinge, die hier sind, gute Multiplikatoren, dass wir auch lernen können, dass man sich austauschen kann, dass vielleicht wirklich dort eine richtige Integration stattfindet. Ja, auch die musikalischen Vorstellungen sind ja auch so ein bisschen, also wenn man das multikulturelle Sommerfest betrachtet, halt man denkt immer so, ah ja, die Geflüchteten, die hören halt diese traditionelle Musik. Wie denkst du darüber? Wie ist das im Werk 2? Habt ihr ja oft musikalische Veranstaltungen sonst, die halt mit Geflüchteten auch oder also Gruppen, die schon quasi in den Popmusikbereich eingedrungen sind? Ich habe gehört, dass jetzt der Sänger von Blur zum Beispiel ein Projekt hat mit Geflüchteten. Gibt es sowas auch im Werk 2? Leider noch nicht. Also ich wäre sehr froh, wenn sowas gelingen würde, wenn auch Geflüchtete, die Pop oder Rock in Leipzig machen, sich aufgerufen fühlten, aufzutreten. Und da sind wir, glaube ich, wären wir ein ganz guter Ort dafür. Also kann sich gerne jeder mal melden. Wie gesagt, es gibt noch zu wenig. Und ich habe, wie gesagt, schon mitbekommen, eine Sache, die heute ausgefallen ist, Syrer, die ein Metal-Konzert machen wollten. Finde ich ganz schade, dass es nicht geklappt hat. Das hätte ich hochspannend gefunden. Es gibt, wie gesagt, einzelne Bestrebungen. Wir hatten zum Brückenfest hatten wir Strom und Wasser da gehabt, die mit Geflüchteten was machen. Das war schon höchst spannend. Also ich glaube, da ist noch viel, viel Potenzial und würde mich wirklich freuen, wenn wir auch in dieser Hinsicht mehr Möglichkeiten hätten, Bands Podium zu geben und etwas machen könnten. Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch und ansonsten spielen wir jetzt nochmal Musik. Ich versuche nochmal was von Radio Birdman rauszusuchen. Die spielen nämlich demnächst hier im Werk 2 am 7. Juli nämlich. Eine sehr tolle Band. Ich habe die mal gesehen, als sie der Sänger noch bei den New Christ gespielt hat. Tolle Band, da müsst ihr auf jeden Fall ins Werk 2 kommen. Jetzt geht's weiter mit Musik. so, ich habe jetzt hier auch echte Geflüchtete, die stehen hier auch so rum auf dem Hof. Wie geht es denen, Ihnen denn heute so? Ja, eigentlich gut, ja. Und wieso trinken Sie jetzt schon Bier? Naja, es ist schon um 3 oder so. Naja, und ich finde das Wetter richtig cool, obwohl es geregnet hat, aber... Ja, okay. Ja. Und haben Sie noch Musikwünsche für unsere Radiosendung bei Radio Plau? Wünschen Sie sich vielleicht was Elektronisches oder so? Was hören Sie denn so für Musik? Eigentlich, ich höre Elektromusik, aber es gibt kein Lied eigentlich oder so. Ich wünsche vielleicht Work, Rihanna. Von Radiohead kennst du Radiohead? Ja. Magst du die? Nein. Und wie gefällt dir Leipzig so? Eigentlich, ich bin hier seit einem Jahr in Leipzig und ich finde Leipzig super. Es gibt hier eigentlich viel Möglichkeiten. Ich habe die Sprache so ganz schnell gelernt und... Ich find Leipzig besser als Berlin oder München, ja. Hast du schon so Lieblingsorte in Leipzig? Das Küchenholz, oder? Ja, eigentlich Konnewitz hier, kann man ganz viel finden, zum Beispiel OT Konnewitz oder so, Coney Island, ja, zum Beispiel gibt es so ein Reutnitz, ist, schöne Orte auch, ja genau, und Lindenau, Plagwitz auch. Schleusig, also genau. Hast du noch Deutschkurse oder bist du schon, willst schon, du studieren oder? Ja, ich habe schon die Sprache beendet schon und ich will an der Uni studieren ab Oktober, ja, Elektrotechnik, ja. Wie ich in Syrien studiert habe. Ja. Wo hast du in Syrien studiert? In Aleppo? Ja, ich habe in Aleppo studiert, aber nur 3 Monate. Ich konnte nicht weitermachen, weil ich im Gefängnis war. Und dann bin ich rausgekommen und konnte nicht mehr in der Uni studieren, weil es so gefährlich war. Also, ja. Und denkst du oft jetzt an Aleppo? Aleppo ist ja gerade immer noch in einer sehr schwierigen Situation. Naja, ist ganz gefährlich jetzt und naja, meine Stadt. Und es gibt nicht mehr Uni, nicht mehr Schule oder so. Da kann man nicht dort irgendwas machen. Und ich weiß wirklich nicht, wie die Leute dort leben. Ja, genau. Okay, ich bedanke mich erstmal für das Gespräch und dann spielen wir jetzt erst nochmal Musik von Radiohead, ein schönes Lied. Party. Oh, Ja, ich begrüße Tarek und Delshad hier zum multikulturellen Sommerfest im Werk 2. Tarek schreibt für die in Deutschland erscheinende Monatszeitung Abwab und ist auch in der Kerngruppe dieser Zeitung tätig, die Beiträge in arabischer und deutscher Sprache enthält. Die Zeitung ist kostenlos und erscheint seit Januar 2016. Und jetzt ist gerade die Juli-Ausgabe, die 7. Ausgabe der Zeitschrift erschienen. Hat die neue Ausgabe von Abwab ein bestimmtes Schwerpunktthema oder worum geht es in der neuen Ausgabe? Tarek, هل من ملف محدد أو رئيسي للعدد الجديد من أبواب؟ نعم في الواقع في كل عدد يتم التركيز على ملف أو موضوع محدد من ضمن اهتمامات الجريدة في هذا العدد ركزنا على موضوع الصورة النمطية أو الأفكار المسبقة التي تكون لدى القادمين الجدد تجاه المجتمع المضيف وبالعكس نظرة المجتمع المضيف تجاه القادمين الجدد. يبدو أن هناك أفكار مسبقة تحكم نظرة كل من الطرفين للآخر وهو ما يسبب في كثير من الأحيان سوء تفاهم أو سوء فهم وقد يسبب صعوبات أيضا في التواصل بين الجانبين لذا وجدنا أن التركيز على هذا الموضوع ربما يكون مفيد وفي العدد عدد من المقالات التي تناولت هذا الملف وأيضا لوحة الغلاف الكاريكاتورية كانت حول هذا أيضا أيضا في العدد مختلف الأبواب الثابتة وتغطية أنشطة للسوريين والجاليات العربية طبعا منها من لايبزيغ التي نحن فيها الآن وسواها. Ja, natürlich. Wie in jeder Ausgabe wird auf ein bestimmtes Thema konzentriert. In dieser Ausgabe, also die Ausgabe von Juli 2016, wirft Abwab einen Blick auf das festgefahrene Bild bzw. auf die Vorurteile zwischen den Neugekommen, die neu nach Deutschland gekommen, und den Einheimischen. Wie man dann sieht, also die Vorurteile könnten die zu Missverständnissen zwischen diesen zwei Gruppen der deutschen Gesellschaft führen. Außerdem berichtet Abwab von mehreren Meinungsartikeln, die verschiedenen Veranstaltungen der Syrer in Deutschland, sogar auch aus Leipzig. Ja, und wie ist Abwab entstanden oder wie bist du zu Abwab gekommen? وكيف نشأت جريدة أبواب؟ الفكرة بدأت من مدينة كولونيا حيث الصديق الشاعر والصحفي الفلسطيني السوري رامي العاشق كانت لديه هذه الفكرة واستطاع التواصل مع ناشر هناك اهتم للفكرة وبالفعل بدأ رامي يتواصل مع كتاب وصحفيين سوريين موجودين في مختلف أنحاء ألمانيا في كولونيا في برلين وفي لايبزيغ وغيرها وأصبحت الفكرة أمر واقع كما ترون. In Köln mit dem palästinensischen syrischen Freund Rami Al-Ashik, der palästinensische syrische Journalist Döchter, hat die Idee von Abwab angefangen. Rami Al-Ashik hat sofort in Kontakt mit einem Zeitungsverlag, sogar auch mit mir und anderen mehreren syrischen Autoren in Deutschland, also in Köln, in Berlin und Leipzig, denen die Idee gefallen hat. Ja, die nächste Frage, wie ist denn das Feedback oder die Rückmeldungen der syrischen oder arabischsprachigen Zielgruppe oder der Leser der Zeitung Abwab? والسؤال التالي ما هو انطباع السوريين والقراء العرب عن جريدة أبواب؟ في الواقع نتلقى ردود أفعال وانطباعات مختلفة كأي عمل كأي مشروع مهما كانت إيجابياته لن يكون كامل ولكن يمكنني القول أن زيادة عدد القراء شهريا، زيادة الطلب على الجريدة بشكل شهري يعطي مؤشر. نحن بدأنا في كانون الأول، كان الثاني عفوا، يناير من هذا العام، بتوزيع 40,000 نسخة. اليوم مع العدد السابع نوزع أكثر من 70,000 نسخة. أظن أن الأرقام تعطي مؤشر إيجابي عن تفاعل القراء مع أبواب. Sicherlich, jedes Projekt hat verschiedene oder bekommt verschiedene Reaktionen. Unser Projekt hat viele Vorteile, aber kann nicht perfekt sein. Ist immer noch nicht perfekt. Aber kann ich sagen, es gibt monatlich immer wieder mehr Menschen, die Abo ablesen wollen. Und das beziehungsweise die Aufgabenzahl gibt uns ein Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben im Januar mit 40.000 Exemplare angefangen und jetzt wir sind im Juli 2016 auf 70.000 Exemplare gekommen. Ja, in jeder Ausgabe sind so 3 bis 4 deutschsprachige Beiträge auch. Wollt ihr den Anteil deutschsprachiger Beiträge noch erhöhen oder gibt es Reaktionen von deutschen Lesern bis jetzt? في كل عدد من أعداد جريدة أبواب يوجد هناك من 3 إلى 4 مقالات باللغة الألمانية. هل ستزيد أبواب مساحة النشر باللغة الألمانية وهل يوجد تفاعل مع القراء الألمان؟ في الواقع لمسنا تفاعل إيجابي منذ بداية المشروع مع كتاب وصحفيين ألمان يكتبون لأبواب، طبعا بالإضافة إلى مواد أبواب التي تترجم إلى الألمانية. نرغب بالتأكيد بزيادة المساحة، فالفكرة أو أحد الأسباب الأساسية أو الأفكار الرئيسية لمشروع أبواب هو خلق جسور تواصل وتحسين التواصل والتفاعل بين الثقافتين العربية عموما والسورية بوجه خاص وبين المجتمع الألماني. طبعا قلنا السورية باعتبار فريق العمل أغلبه من سوريا. إذن نرغب بزيادة مساحة النشر بالألمانية، لكن هذا مرتبط بالإمكانات وتوفر الترجمة. يمكن أن أضيف أن اهتمام عدد من المنظمات بالتواصل مع أبواب لتكون شريك إعلامي في عدد من أنشطتهم مؤشر إيجابي على تفاعل الجمهور الألماني مع أبواب. Natürlich gab es dann Rückmeldungen. Es gab mehrere Rückmeldungen von deutschen Autoren und Journalisten, die jetzt auch für Abwerb schreiben. Außerdem, wir übersetzen auch Texte von Arabisch in die deutsche Sprache. Wir hoffen und wir wünschen uns, dass wir auch die Möglichkeit später in der Zukunft haben, dass wir mehr Beiträge auf Deutsch haben, weil also der Hauptgrund von Abwerb ist, beziehungsweise ist der Hauptgrund von Abwerb ist dann die Verbesserung der Kommunikation zwischen der arabischen beziehungsweise syrischen Kultur und der deutschen Kultur. Außerdem auch als Rückmeldung kann ich auch erwähnen, dass Abwerb war ein wichtiger Medienpartner mit mehreren Vereinen, Organisationen und Stiftungen, die zusammen Veranstaltungen auf beiden Sprachen organisiert hat. Ja, ist Abwerb denn wichtig für die Vernetzung syrischer Autoren und Künstler im Exil? وهل تلعب أبواب دورا في إيجاد منصة للتواصل بين الكتاب والفنانين السوريين في المهجر؟ نعم، أبواب تفعل ذلك الآن. ف فيمكن ملاحظة أن كل عدد يضم مساهمين جدد. كثير من الكتاب أو الصحفيين والفنانين يتواصلون مع أبواب أو نتواصل معهم لنشر أعمالهم ومساهماتهم. ومن هنا أؤكد أننا سعداء لأي مساهمات جديدة وأبواب مفتوحة للجميع. Ja, natürlich. Abwarp spielt eine sehr wichtige Rolle in diesem Bereich. Mit der Zeit, beziehungsweise bei in jedem Monat, gibt es immer wieder mehr neue syrische Autoren, Künstler und Künstler, die mit Abwarp in Verbindung stehen und ihre Texte in Abwarp schreiben wollen. Wir freuen uns natürlich immer wieder auf arabische und syrische Autoren, die mit uns in und natürlich auch Deutsche, die mit uns in Verbindung stehen wollen, beziehungsweise die auf mit uns auf eine Zusammenarbeit sich freuen. Ja, wie funktioniert Abwarp denn? Ist es eher ein unkommerzielles Projekt mit viel ehrenamtlicher Arbeit oder funktioniert es auch schon kommerziell? كيف تغطون نفق الطباعة ونشر أبواب؟ هل لديكم تمويل؟ يقوم الناشر من خلال الإعلانات الموجودة في الجريدة بتغطية نفقات الطباعة والبريد، أي إرسال النسخ إلى أماكن التوزيع المختلفة. أما عدا ذلك فكله يتم بشكل تطوعي، الكتابة والتحرير والترجمة والتغطية، يعني كل ما ينشر نقوم به بشكل تطوعي حتى إيصال النسخ إلى مراكز اللجوء أو إلى جمعيات أو إلى نقوم بذلك بأنفسنا. بالتالي المشروع تطوعي بالكامل، وكما قلت الإعلانات تغطي نفقات الطباعة والبريد. Die Kosten von Drucken bzw. von Post werden von Zeitungsverlag durch die Werbung gedeckt. Außerdem, was mit Schreiben, Übersetzen und alles, was von Artikeln von den syrischen bzw. arabischsprachigen Autoren und Künstler wird ehrenamtlich bzw. freiwillig gemacht. Wir bekommen keine finanzielle Unterstützung. Wir machen alle zusammen miteinander. Das ist eine freiwillige Zusammenarbeit. Sogar wir versuchen immer wieder die neuen Ausgaben in den verschiedenen Städten und in den verschiedenen Flüchtlingseinrichtungen, sogar auch in den Vereinen verteilen. Ja, wir bedanken uns sehr für das Gespräch bei Tarek und auch bei Delshad sehr für das Übersetzen. Wenn ihr Abwarp lesen möchtet, könnt ihr versuchen, zum Beispiel in der Leipziger Syrienhilfe euch ein Exemplar zu holen, aber auch in vielen Flüchtlingsunterkünften in Leipzig und auch in den anderen Städten gibt es die Abwarp. Und ihr könnt sie aber auch im Internet unter der Internetadresse www.abwarp.eu lesen. Da sind auch noch mehr Beiträge zu lesen, auch in Englisch und Arabisch und Deutsch. Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank. Once just wasting time, not long ago, twice you made me laugh and smile so three more times. I asked you to be mine, so for a little while I held your hand, five fingers wrapped so tightly and I felt sick. It's the hardest test I ever wrote, it may seem naive, but at least it's sincere. That I don't really care about anything else except holding you close and holding you near. And it may seem stupid, but at least it's the truth. That there ain't no point in being obscure and there ain't no point in being obtuse. Ah.